Und dann fange ich vielleicht einfach mal von hier vorne an. Ich will kurz resümieren, was heute abgelaufen ist. Wir haben heute früh begonnen mit Frau Oberstaatsanwältin Böhm und haben damit mit deren Vernehmung den Komplex NABE, Nationale Bewegung, heute abgeschlossen. Das heißt, Sie haben das Recht darauf zu erfahren von uns, was ist dabei rausgekommen. Und dies werden Sie erfahren am 8. Dezember. Das ist der Termin unserer nächsten Sitzung. Wir haben beschlossen, dass wir nicht nach der Sitzung, denn die kann durchaus länger dauern als heute, Ihnen Rede und Antwort stehen, sondern in der Mittagspause. Ich kann jetzt noch keine genaue Uhrzeit sagen, das wird aber per Pressemitteilung Ihnen bekannt gegeben. Wir werden dort zusammenfassen, ein erstes Resümee, was haben wir zum Komplex NABE ermittelt, welche Ergebnisse sind zutage getreten und wir bereiten auch ein Handout für Sie vor, also quasi so einen kleinen Zwischenbericht. Ich glaube, damit kommen wir dann Ihrem Informationsbedürfnis ausreichend nach, 8. Dezember. Ja, wir haben dann heute fortgesetzt mit einem Zeugen, der nicht erschienen ist. Das war ein sachverständiger Zeuge, der von uns geladen worden ist und ohne Entschuldigung heute hier nicht aufgekreuzt ist. Das ist ärgerlich, hat unsere Mittagspause etwas verlängert, was ganz gut war. Dann ging es weiter mit zwei Zeugen vom BKA, einem aktiven und einem ehemaligen Beamten des BKA, die uns Rede und Antwort gestanden haben zu unserem neuen Komplex. Und wir haben abgeschlossen, wie Sie es eben miterlebt haben, mit Herrn Bese, dem Bundesanwalt AD, der uns nochmal ganz eindrücklich vorgeführt hat, was wir eventuell hier und da zukünftig zu erwarten haben, wenn es um Vorgänge geht, die 25 Jahre zurückliegen. Denn der Bereich NABE, das waren 15 Jahre, jetzt gehen wir 25 Jahre zurück. Das heißt, das Alter der Zeugen steigt entsprechend und die Aussagefähigkeit sinkt entsprechend. Und das haben wir heute mitgekriegt, ohne dass das ein Vorwurf ist für einen 81-Jährigen, der sich hier sicherlich bemüht hat. Ja, das gilt es zu konstatieren von mir. Weitere Wertungen überlasse ich den Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte um Ihre Fragen. Weil den ganzen Tag da, ja, ich habe keine Frage. Keine weitere Frage. Keine weitere Frage? Doch, ich würde trotzdem von jedem nochmal einmal kurz die Wertung maximisiert werden. Dann würde ich vorschlagen, dass wir auch in unserer gewohnten Reihenfolge vorgehen und Herr Lüttmann beginnt für die Fraktion der SPD. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Sie haben ja gesagt, dass wir den Komplex Nationale Bewegung dann in Gesamtheit im Dezember bewerten. Insofern würde ich jetzt zu der ersten heute geladenen Zeugin Frau Böhm keine Ausführungen machen. Ich muss sagen, dass die Vernehmung der Zeugen, der zuständigen Polizisten, die Anfang der 90er Jahre mit den Hausdurchsuchungen bei Carsten Schepanski betraut waren, für mich nochmal sehr interessant war und letztlich in Kombination mit der Vernehmung des ehemaligen Bundesanwaltes doch ein Muster langsam ergeben lassen, was man vielleicht jetzt auch ein bisschen abstrahieren kann aus den verschiedensten Vernehmungen im Rahmen Nationale Bewegung oder auch den Überblickszeugen, die wir am Anfang hatten, nämlich das Muster, dass sich das Gefühl einstellt, dass die ermittelnden Polizisten zur damaligen Zeit, Anfang der 90er, auch in den 2000er Jahren, oft sehr fokussiert auf die einzelnen Fälle waren, die sie gerade untersucht haben und das oft bei ihnen selber, aber vielleicht auch manchmal im Zusammenhang mit der Ermittlungsführung des Bundesanwalts auch keine Hinweise gekommen sind auf eventuelle Gesamtkomplexe. Also es ist mir heute nochmal sehr deutlich geworden, dass wenn man die Fragen dann stellt, ist ihnen bewusst gewesen, dass der und der Verdächtige mit dem und dem auch einen Briefwechsel hatte oder dass hier Kontakte bestanden haben oder dass ist hier eine vielleicht entstehende Vereinigung, wie jetzt in dem aktuellen Fall des Ku Klux Klans oder Nationale Bewegung zuvor. Also wenn man dann nachfragt, dass man doch merkt, dass offensichtlich hier die ermittelnden Beamten sehr oft neue Erkenntnisse hier durch den Ausschuss bekommen haben und auch Zusammenhänge plötzlich sich erschlossen was, finde ich, bemerkenswert ist. Also das ist durchaus eine bisher schon sehr bemerkenswerte Erkenntnis, die ich aus diesen Befragungen ziehe, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber so insgesamt, also dass eben vielleicht ja der auch teilweise Rechtsextreme bis hin zum Verdacht des Rechtsterrorismus gehende Verdacht, den wir vielleicht doch teilweise hier schon haben können, aus dem, was wir jetzt bisher gehört haben, dass das damals so in der Tragweite nicht gesehen wurde. Und bei dem Bundesanwalt, jetzt zum Letzten, ich habe es ja versucht, eben durch Fragen nochmal auszuwählen, ich weiß es nicht, ob es sozusagen dann einfach wirklich ein blankes Nichterinnern ist, das mag sein, oder eben auch, dass man ja damals dann eben auch als Bundesanwalt diese Zusammenhänge nicht so gesehen hat und dass es daher rührt. Also da bleiben viele Fragen offen und insofern glaube ich, haben wir weitere spannende Sitzungen vor uns, wo wir dann weiter an diesen Fragen weiterarbeiten müssen. Herr Dr. Redmann, bitte. Ich will nicht versuchen, Schaum aus etwas zu schlagen, wo Kommen wir nicht da ist heute nach dieser Sitzung. Der Tag hat natürlich sehr darunter gelitten, dass der sachverständige Zeuge nicht erschienen ist. Ich glaube, der hätte uns eine sehr anschauliche Einführung auch in diesen neuen Komplex geben können. Ich hoffe sehr, dass uns gelingt, ihn bei einer nächsten Sitzung dann zu hören. Ich bin froh, dass wir diesen ersten Untersuchungskomplex Nabe dann jetzt heute doch abgeschlossen haben, mit dem wir doch sehr, sehr viel Zeit verbracht haben. Die Auswertung dazu wird noch kommen. Und beim Komplex Beato bitte ich einfach Verständnis, dass wir uns da natürlich auch chronologisch nähern und natürlich jetzt der Zeitraum behandelt wird, der am weitesten zurückliegt und wo es am schwierigsten ist, noch auch Aussagen zu bekommen. Ich denke, das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten auch anders werden, weil wir uns dann ja immer weiter auch in Richtung Gegenwart entwickeln und da sicherlich die Zeugenlage vielleicht auch etwas günstiger sein wird. Dann bitte ich Herrn Dr. Schönebaum. Ja, zunächst meine Einschätzung zur Vernehmung von Frau Oberstaatsanwältin Böhm. Ich glaube, also Recht bedeutet ja auch immer Auslegung und es gibt immer Auslegungsspielräume. Und hier ist uns deutlich geworden, dass die Auslegungsspielräume doch dafür genutzt worden sind, durch die Staatsanwaltschaft, nicht durch Frau Böhm, um sozusagen Vertreterin des Staatsapparates hier außer Verfolgung zu setzen. Oder überhaupt nicht erst gerade zu verfolgen, nicht in einen entschuldigten Status zu versetzen. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben aus der ersten Zeugenvernehmung. Bewerten mag es jeder, wie er dann will, aber das ist immer im Abschlussbericht machen. Was den zweiten Zeugenkomplex betrifft, so bin ich schon erstaunt. Also, wir haben ja auch die Zeugen immer konfrontiert mit Abwesenheiten, die wir kennen. Wie sozusagen das rechtsradikale Problem, der rechtsradikale Terrorismus und hier sozusagen in Form des Ku Klux Klan doch nicht charakterisiert worden ist, aber doch so als relativ harmlos angesehen worden ist. Deswegen auch meine Frage vorhin nochmal, also ich auch als Strafverteidiger hätte schon die Anhaltspunkte gesehen und die Zeugen vom BKA haben das ja durchaus auch indirekt bestätigt und haben dann die Verantwortung auf Herrn Wese zu Recht auf Herrn Wese verwiesen, der dafür verantwortlich war. Also ich hatte mir schon gedacht, dass man da auch einen Haftbefehl erlassen kann, weil in der Tatverdacht und Wiederholungsgefahr und Verdunklungsgefahr gegeben sind oder gegeben werden. Also jedenfalls sind sie nicht ganz vom Tisch zu wischen nach den beiden Hausdurchsuchungen. Und im Übrigen hätte das ja dazu geführt, wenn, das ist jetzt spekulativ, aber wir können auch ein bisschen spekulieren. Wir haben ja hier heute viel spekuliert. Wenn Herr Schepanski in Untersuchungshaft gekommen worden wäre, wäre der versuchte Mord vielleicht so nicht abgelaufen, weil er war der Haupteinpeitscher gewesen und der hat den Mord auch in den Kontext gestellt, das ist uns klar. Also insofern sind da schon einige Fragen weiter, die wir weiter nachgehen müssen. Und es ist ja nicht sozusagen jetzt ein Einzelbeispiel, dass hier nicht ein Verfahren nach 129a eingeleitet worden ist oder relativ schnell beerdigt worden ist, sondern wir haben das auch bei dem Komplex, dem NSU-Komplex selber im Kern gehabt, 1998, als die Rohrbomben gefunden worden sind in der Garage, das genauso agiert worden vom Bundesanwalt. Also insofern gibt es hier auch durchaus Verantwortlichkeiten der Justiz, die wir weiter verfolgen müssen und wo es heute auch Anhaltspunkte dafür gegeben hat. So, auf ein Statement der AfD-Fraktion müssen wir leider verzichten, weil Herr Wiese uns schon verlassen hat. Aber Frau Nonnemacher ist noch da. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Für mich gibt es eigentlich drei Komplexe, die mir heute noch mal klar geworden sind. Das erste zur Vernehmung der Zeugin Böhm, die ich ausgesprochen ergiebig fand. Ich fand das sehr interessant, gerade noch mal diesen Komplex, dass sie anfangs Verdacht weiter ermitteln wollte und man ihr dann praktisch diese Ermittlungen entzogen hat. Aber mit der Zeugin Böhm drängt sich auch ein weiteres Problem, hat hier in unserem Untersuchungsausschuss auf. Wir mussten Frau Böhm, die am Montag schon hier erschienen war, auf heute sozusagen nochmal verschieben, weil die Genehmigung dazu, Akten aus dem geheimen Schutzraum hier in öffentlicher Sitzung zu verwenden, erst gestern Abend gekommen ist, gestern Abend um 17 Uhr, was natürlich auch ausgesprochen schwierig ist, um sich ordentlich dann auf öffentliche Vernehmungen vorzubereiten und diese Dinge dann nochmal Revue passieren zu lassen. Ich denke, eigentlich hätten sich für mich aus der Vernehmung der Oberstaatsanwältin auch jetzt noch der Wunsch nach weiteren Vernehmungen ergeben. Bloß wir kommen durch verspätete Aktenlieferungen, durch Schwierigkeiten bei der Interpretation von Geheimschutzeinstufungen immer wieder ins zeitliche Hintertreffen, sodass uns das jetzt nochmals Zeit gekostet hätten, auf den Ausführungen von Frau Böhm auf Stufen nochmal weitere Zeugen zum Nabelkomplex beizuziehen. Das nächste heute ist natürlich das Nichterscheinen des Sachverständigen Ingo Hasselbach. Ich denke auch, das wäre ein optimaler Einstieg in unser neues Thema gewesen. Und ich denke, man hätte nun auch die beiden Beamten des BKAs dann auch nochmal mit ganz anderen Aussagen dieses doch sehr prominenten Aussteigers konfrontieren können. Wir haben jetzt gesagt, dass das so schnell wie möglich nachgeholt werden soll. Aber trotzdem haben natürlich die Vernehmungen hier im Ausschuss auch so ihre gewisse Logik und bauen aufeinander auf. Und ich denke, es ist halt sehr schade, wenn Herrn Hasselbach dann an einer anderen, späteren Stelle eingebaut wird und nicht gleich zu Anfang. Und das Dritte ist, was wir auch durch die Intervention des leitenden BKA-Beamten hier gesehen haben, dass doch immer wieder uns die Probleme der deutschen Sicherheitsarchitektur vor Augen geführt werden, dass man immer an die Grenzen führt. Es liegt nicht in der Zuständigkeit von uns nachzufragen, warum wurde denn der KKK-Komplex nicht weiter ausermittelt. Zuständigkeitsfragen, damit dürft ihr euch nicht beschäftigen. Dieser Gesamtblick und dieses gesamte Herangehensweise, was das Problem hier bei uns in Deutschland ist und was sich aber in der SU auch gezeigt hat, das sehen wir hier halt leider auch immer wieder. Gibt es Nachfragen? Dann danke ich allen, die hier sind, für ihre Teilnahme und ihr Interesse und wünsche allen ein schönes Wochenende. Das war's für heute. Vielen Dank. Hallo. Irgendeine Ahnung, wie man das stoppt? Stopp oder Rack? Gibt es da einen Unterschied? Stopp. Stopp.